Was hältst du davon, wenn man Vorträge hört von anderen Daher, die nicht von dem richtigen Manhaj sind? La hawla wa la quwwata illa billah. Ehrlich gesagt, meine Meinung ist, wenn wir sagen Manhaj, dann meinen wir nicht, dann ist sehr klar, was wir damit meinen. Wir wissen, es handelt sich um Fehler in Aqida, Fehler in Tawhid, Fehler in Al-Walay wal-Bara, Fehler in islamischer Politik und so weiter und so weiter. Wenn man weiß, dass ein Scheich oder ein Daya Fehler in dieser Angelegenheit macht, oder in diesem beschissenen Messail, wenn er macht, dann ist es ihm erlaubt, andere islamische Disziplinen von ihm zu hören. Ganz besonders in unserer Zeit, in der wir keine, Alternative haben. Entweder du hörst dir einen Vortrag in Hadith von diesen Daya, oder du hörst den Vortrag überhaupt nicht, weil es gibt niemanden anderen, der darüber spricht. Die ist aber klar, dass er Fehler macht in zum Beispiel Takfir der arabischen Herrscher, der Tawarid und so weiter und so weiter. Vielleicht hat er selber Kufr bei sich. Aber der Arzt oder der Professor, bei dem du Medizin studierst, ist auch ein Kafir und du erlernst bei ihm Disziplinen, die dich angehen. Sein Kufr bleibt bei ihm. Wenn du aber einen Daya hast, der richtige Manhaj hat, in dieser Disziplin, also Fiqh oder Hadith oder Tafsir, dann darfst du nicht zu jemand anderem gehen. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? In unserer Zeit, wir haben keine Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, diese Mubtadiya, die ihn ins Gefängnis gesteckt haben, die Takfir über ihn gemacht haben. Sie haben dem Herrscher vorgeschlagen, er soll ihn töten. Als er freigelassen worden ist aus dem Gefängnis, oder besser gesagt, der nächste Herrscher hat den alten Herrscher getötet und wurde Herrscher, hat sich Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah aus Gefängnis rausgeholt, weil diese ganzen Ulema, die Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ins Gefängnis gesteckt haben, die waren die Ulema von diesem Herrscher. Sie haben ihn verlassen und haben den Herrscher also angenommen oder wurden seine Ulema. Und haben, also dann kam er, hat den Herrscher getötet und kam wieder ans Thron. Er wollte sich an die Ulema rächen, die ihn das erste Mal verlassen haben, verraten haben und zu diesem neuen Herrscher gegangen sind. Er hat sich sofort Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah aus dem Gefängnis rausgeholt und er wollte Fetwa von ihm, dass er sie alle fertig macht. Er hat gesagt, die sind alle gesessen, der Saal voller Schuyuch und Ulema. Er nimmt sich nur Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und geht mit ihm in einen anderen Raum und sagt, schau, was hier steht, das sind Fatawa, sie haben Fatawa gegeben, man soll dich töten, man soll dich hinrichten, du bist ein Kafir, du bist dies, du bist das, das sind, was sollen wir mit denen machen? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat ihn sofort geschaut, hat gesagt, Wallahi, was es mich angeht, ich habe ihnen alles verziehen. Ich verzeihe jedem alles, was er mir gemacht hat. Deswegen, wenn du dich an die rächen willst wegen mir, ich verzeihe ihnen, lass ihn in Ruhe. Subhanallah. Er hat gesagt, das sind Ulema der Leute. Wenn du die tötest, wer soll denn den Leuten die Religion beibringen? Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Religion beschützen. Die können nicht die Leute überall in die Irre bringen. Ganz besonders, fragst die Studenten oder die Daya, die in den arabischen Ländern studiert haben, an der Universität, denkst du wirklich, alle diese Lehrer sind auf richtige Manhaj? Nein, Wallah. Die haben Fehler in Aqida, die haben Fehler in vielen anderen Sachen. In Fiqh haben sie Fehler. Das sind Modernisten, das sind Leute, die... Aber du kennst dich aus, Alhamdulillah. Du weißt den richtigen Manhaj. Du hast mit diesem Sheikh, der dem Tagut treu ist, du hast mit ihm nichts zu tun. Was interessiert dich der Tagut? Du bist gekommen, du kannst von ihm eine Mas'ala lernen. Alhamdulillah. Ich hatte zum Beispiel einen Sheikh in Tafsir. Ein Sheikh in Tafsir. Er war ein Ägypter. Wir haben also Suratul Ma'ida gehabt, Tafsir Suratul Ma'ida. Jedes Wort, wo Kufr erwähnt wird in dieser Sura, er sagt, Kufr bedeutet verleugnen. Das ist die pure Aqida Jahmiyyah. Kufr bedeutet nicht verleugnen. Das bedeutet, du bist Ungläubiger, nur wenn du verleugnest, wenn du sagst, nein, Allah gibt es nicht, nein, Melaika gibt es nicht, nein. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du den Propheten schiffst, bist du Kafir. Ob du verleugnest oder nicht verleugnest. Wenn du das Gebet aufgibst, bist du Kafir. Wenn du sagst, wenn du die Kuffar gegen Muslime unterstützt, bist du Kafir. Wenn du jemand anderen Dua machst, bist du Kafir. Hat das was mit Verleugnen zu tun? Ja? Alhamdulillah, ich kannte die Akida. Ja? Deswegen, dass er Kufr als Tekzib erläutert hat, hat mir nicht geschadet. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Oder irgendein anderer Sheikh in irgendeiner anderen Angelegenheit. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Hätten wir Ulema, hätten wir Shuyukh, dann dürftest du nicht zu jemand anderem gehen, wenn sein Manhaj Batil ist. Aber in unserer Zeit, Alhamdulillah, wenn du die Sache verstehst, Alhamdulillah, wenn du in Akida die Sachen verstehst, dann ist es, inshallah ta'ala, kannst du dir auch andere Vorträge in Akhlaq zum Beispiel. Du hörst dir Vorträge in Akhlaq, ja? Aber mit der Voraussetzung, dass dieser da ja nicht verdorben ist in dem Sinne, dass er versucht, durch Akhlaq seine bösen Ideen unterzujubeln in Akida. Er redet über Akhlaq und dann plötzlich, diese Tekfiris, die haben die ganze Dawa in Syrien zerstört. Wen meint er damit? Ja? Er meint damit die Mujahideen. La hawla wa la quwwata illa billah. Versteht ihr mich? Ha? Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Aywa. Also zwei Fragen. Erstens, wenn man das nicht verstanden hat, ob man dann andere Daie hören kann. Und zweitens, die Gefahr besteht immer darin, wenn man andere Daie hört, dass man den sehr danach mag, dass das Einfluss auf sein Manager hat und dass er danach sein Manager wechselt. Ich verstehe schon noch deine Frage. Das Erste. Was war das Erste noch einmal? Also der Manhaj nicht verstanden. Wenn wir sagen Manhaj, das Wort Manhaj alleine hat nicht viel, also keine Bedeutung, außer du gibst noch etwas dazu. Manhaj in Akida, Manhaj in Asma'i wa Sifat, Manhaj in Takfir, Manhaj in irgendeiner anderen Meinung. Manhaj im Hadith, Manhaj in Sunnah. Was ist ein Manhaj in der Sunnah? Ist Sunnah ein Teil seines Lebens oder Sunnah ist irgendeine nebensächliche Sache? Was ist Manhaj im, wie versteht er die Befehle, ja, des Propheten? Sagt er, Befehle sind Wajib oder Befehle sind irgendwas, was du dir selbst aussuchen kannst? Ja? Deswegen, wenn wir sagen Manhaj, einer, der selbst kein Manhaj hat, also einer, der Jahil ist, ja, das Wichtigste ist aber, dass die Religion, also die Usuluddin, die Fundamente der Religion findet, lernt. Dass er jemanden mag oder sympathisch findet, das gibt es hier nicht. Jemand mögen, sympathisch finden, ich höre seine Vorträge, weil er mir sympathisch ist, das ist pure Jahiliyyah. Ja? Ich kann mir einen Scheich anhören, er ist mir überhaupt nicht sympathisch. Er brüllt mich ständig an, ja? Er macht mich immer fertig, ich bin zu spät gekommen zum Ders, er schreit mich an und so, ich mag ihn nicht. Aber Wallahi, ich werde immer zu ihm kommen, weil er ist ein wahrer Alim. Ja? Ich muss ihn nicht mögen, aber er ist ein Alim und ich muss das zugeben. Und er ist der Beste in seiner, er macht seine Arbeit phänomenal. Und das ist das Problem, haben wir von der Jahiliyyah geerbt. Weil ich dich mag, ich höre mir deine, du bist mir so sympathisch, ich höre mir den Mist, den du erzählst. Das darf nicht sein. Ja? Ob sympathisch oder nicht sympathisch, die Sache, es handelt sich um Allah subhanahu wa ta'ala. Jemand ist, also Wallahi, wir hatten Schuyuch, die waren alles andere als sympathisch. Wallahi, die waren wirklich urstreng. Beduinen, er kommt rein, Mucks in der Klasse, er, subhanallah, der dreht durch. Aber er war ein Alim. Stell ihn eine kluge Frage, Wallahi, du bekommst eine phänomenale Antwort mit Allah, der Barik, der Allah ist. Stell ihn eine dumme Frage oder eine blöde Frage oder eine Frage, du bist im dritten oder im vierten Jahr. Stellst solche kindischen Fragen raus aus der Klasse, ich will dich nicht sehen. So waren sie, Wallahi. Ja? Aber die Leute waren wirklich, du hast ihn respektiert. Wenn man dich fragt, wer ist der Beste, du sagst, Wallahi, er ist der Beste. Er hat mich zwar fertig gemacht, letzte Stunde, aber er ist der Beste. Ja? Es gibt auf der anderen Seite, es gab Schuyuch, er ist nicht sympathisch, du magst ihn. Du magst ihn irgendwie, aber er ist nicht so ein großer Ali wie der andere. Ja? Es gab Sheikh Mansur zum Beispiel. Jeder, der in Medina studiert hat, mag Sheikh Mansur. Sheikh Mansur war ein Saudi, er war ein Mujahid in Afghanistan im ersten Krieg gegen die Russen. Ja? Vorträge? Seine Vorträge sind phänomenal. Jeder mag ihn. Ja? Er ist ganz dunkel im Gesicht, hat ganz weiße, also das Weiße ist bei ihm ganz weiß. Ja? Er hat eine riesige, fette Narbe über der Nase, hat ein bisschen kaputte Nase, hat irgendwas wahrscheinlich auf die Nase bekommen. Aber er war wirklich sehr, sehr, jeder hat ihn gemocht. Ich hatte ihn wallahi sehr gern. Ich habe ihn noch immer gern. Aber er war nicht so ein großer Scheich wie zum Beispiel Faisal al-Haydri oder Suleiman al-Umayr oder andere Schuluch. Er war nicht so ein großer Alim wie die. Deswegen, es geht nicht darum, ob er mir sympathisch ist oder nicht. Willst du etwas lernen oder nicht? Die Vorträge sind nicht da, dass man, das ist kein Entertainment. Es läuft gerade nichts im Fernsehen, ich höre mir einen Vortrag an. Irgendeine lustige Geschichte oder sowas. Nein, sondern du lernst, damit du praktizierst. Du lernst, damit du praktizierst. La haula wa la quwwata illa billah. Ich habe eher vorhin gesagt, wenn die Gefahr besteht, dass jemand dich in die Irre führen kann, dann sollte man davon fernbleiben. Wir sagen auch den meisten Studenten, oder besser gesagt Brüdern, die in der arabischen Welt studieren wollen, wir sagen ihnen, lerne zuerst die Aqida, lerne Asludin. Für Asludin brauchst du nicht irgendeinen großen Alim. Für Asludin, in Asludin gibt es alles ist klar und deutlich. Die Ibadah gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du La ilaha illallah verstehst. Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften und Taten. Lerne zuerst diese Fundamente der Religion, dann kannst du studieren gehen, wohin du willst. Aber die meisten Studenten, die normal unter Anführungszeichen in die arabische Welt gehen, Medina oder Mekka oder Ägypten oder was weiß ich wo, Jordanien, und kehren zurück, ganz verrückt, Murji'a oder irgendeine andere Sekte, von wo kommt das? Der hat die Asluddin, die Fundamente der Religion, hat er nicht verstanden. Deswegen ist er dort noch verrückt geworden. Wallahi, ich kenne viele solche. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Deswegen sagen wir, geh überhaupt nicht. Lerne zuerst hier die Manhaj. Lerne das Richtige von den Falschen zu unterscheiden. Dann geh inshallah ta'ala studieren. Ist kein Problem. Erlange das Wissen. Erlerne das Wissen. Lern Koran und Sunnah. Lern die Bücher der Salaf auswendig. Lern Mutun in Usul, in Fiqh. Lern die vier Mazhab. Lern Mazhab al-Hanafi und Hanbali und Shafi und Maliki. Das sind die Mazhab, Allahu Akbar. Das ist Ilm. Wenn du zum Beispiel Mazhab Hanafi lernst, bist ein Alim, Habibi. Ein wahrer Alim. Wir haben nichts gegen Mazhab al-Hanafi. Und auch nicht gegen Mazhab al-Maliki oder Shafi. Das ist Blödsinn, wer sagt, wir haben etwas gegen Mazahib. Haben wir nicht. Wir haben etwas gegen blindem Folgen. Oder der Assum, dass du dich festklammerst an eine Meinung im Mazhab, obwohl die Beweise klar und deutlich sind, dass die Meinung falsch ist. Versteht ihr mich, Barakallahu? Dagegen sind wir. Aber dass jemand ein Mazhab erlernt, schaut euch die Taliban, was sind die? Das sind hartnäckige Hanefiten. Aber vergleicht die Hanefiten mit unseren Hanefiten in Türkei, Bosnien, Albanien oder was weiß ich wo. Kannst vergessen. Du kannst vergleichen, sind das Muslime überhaupt? Der Unterschied ist so groß. Deswegen haben wir kein Problem mit Fiqh. Fiqh, Alhamdulillah, lernt ihr in der Messe. Inshallah ta'ala. Aber das Problem ist in Aqida. Das Problem ist in dieser Sache. Al-Walai wal-Bara'a, la hawla wa la quwwata. Illa billah. Die erste Frau sagt, die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, haben mit ihren Schwertern gekämpft. Unsere Brüder heute kämpfen, anstatt mit Schwertern, mit der Internetseite Muslimanet, wo sie Frauen suchen. Sie stellen sich dort vor, als wären sie Ahl Sunnah wal Jamaa und verstecken sich hinter ihren Bärten und kurzen Hosen. Und wenn du ihn aber kennenlernst, dann siehst du, er ist voll mit Jahiliyyah. Es ist traurig, wie sie keine Angst haben vor Allah. Die Frau muss sich um alles kümmern, also die ganzen Lebens, wie sagt man das, Angelegenheiten, Wohnung, Kinder, kaufen, verkaufen, nicht verkaufen, nur kaufen halt. Also wie heißen diese zum Zahlen, diese Dinger? Erlagscheine zahlen. Ja? Und am Ende kommt so ein Bruder und gibt der Frau Talak ohne irgendeinen Grund und sagt, ich kann dir Talak geben. So hat Abu Taymiyyah gesagt, dass man das so machen darf, ohne irgendeinen Grund. Und diese Frau bleibt alleine. Sie bekommt nicht ihren Mehr, den sie sich vorher ausgemacht haben. Und Und er hat ihr Talak gegeben, hat aber nicht gefragt, ob er ihr Talak geben darf in Idde. Ja? Nein, das habe ich nicht. Aha, und er fragt überhaupt nicht über die Idde, über die Wartezeit der Frau, die Warteperiode nach der, also in der Scheidung. Ja? Er hat sie alleine in der Wohnung gelassen, die Wohnung muss sie alleine bezahlen. Und während sie in der Ehe mit ihm war, hat sie die Wohnung auch alleine bezahlt. Ja? Das ist traurig, wie gesagt, das ist traurig, dass die Brüder keine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala haben und solche Sachen machen. Es ist nicht erlaubt, dass man im Internet Frau sucht. Man weiß, wie man Frau sucht. Frau sucht man, indem man an die Tür geht und klopft. So. Assalamu alaikum. Ja? Aber nicht über Internet, das ist verboten. Aywa. Zweitens. Die Frau muss sich nicht um die Wohnung kümmern, sondern der Mann. Der Mann muss sich um die Kinder außerhalb der Wohnung kümmern. Also der Mann muss sich um die Kinder außerhalb der Wohnung kümmern. Aber um die Kinder in der Wohnung kümmert sich die Frau. Ja? Um das Kaufen. Der Mann geht, kauft der Frau und bringt. Die Frau soll nicht aus dem Haus grundlos rausgehen. Ja? Und so weiter und so weiter. Dass der Mann der Frau Talak gibt ohne Grund. Wenn er ihr Talak ohne Grund gibt, dann gilt das. Das haben wir gesagt. Wenn der Mann der Frau aus Spaß sagt, enti Talik, dann gilt das. Wenn er ihr sagt, du bist nicht mehr meine Frau, dann gilt das. Aus Spaß ist es gültig. La haula wala quwwata illa billah. Was es Talak angeht, wir haben über Talak gesprochen, da haben wir eine ganze Serie von Vorträgen. Der Talak unterscheidet sich von Fall zu Fall. Manchmal ist Talak haram, wenn er ihr Talak gibt, wenn er ihr Talak gibt und sie hat nicht ihre Periode gehabt. Ha? Versteht ihr mich? Also nach ihrer Periode hat er mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt, da darf er ihr keinen Talak geben, sondern er muss warten, bis sie ihre Periode gehabt hat. Und nach der Periode darf er mit ihr keinen Geschlechtsverkehr mehr haben, da muss er ja den Talak geben. Nach der Säuberung, nach der Monatsperiode gibt er ihr Talak. Ha? Ohne mit ihr nach dieser Periode Geschlechtsverkehr zu haben. Ja? Dann wartet er noch drei weitere Säuberungen und damit ist die Idde, die Wartezeit, zu Ende. Ja? Aber die ganze Wartezeit ist sie noch seine Frau. Ja? Sie lebt in seiner Wohnung. Er ist der, der die Wohnung bezahlt. Es ist immer der Mann, der die Wohnung bezahlt. Außer die Frau, aus ihrem eigenen Willen, sagt, ich zahle die Wohnung. Ja? Aber der Mann ist verpflichtet, die Wohnung zu zahlen. Der Mann ist verpflichtet, der Frau Kleidung zu kaufen. Kleidung, die üblich ist. Kleidung, in der sie ihre Gebete verrichten kann und ihre anderen Ibadat. Und dass sie auf die Straße ihre Aura bedecken kann. Eine übliche Kleidung für die Gesellschaft, in der sie leben. Das Essen. Er muss ihr das zu essen besorgen, ja, was in seiner Macht steht, ja, wozu er fähig ist. Barakallahu fikum. Oder dieses übliche Essen, also der Durchschnitt, was die Menschen halt in diesem Land essen. Weiter. Wir haben, also Talak ist da haram, in diesem Fall. Also in der Zeit, wo sie ihre Periode nicht bekommen hat. Ja. Talak ist Makruh, dass man einer Frau sagt, endlich Talik. Es ist aber eine gute Frau. Ja? Es ist eine gute Frau, er wird nicht so eine gute Frau finden. Ja? Talak ist wajib, wenn die Frau aufhört zu beten oder den Hijab nicht tragen will. Alas, wenn sie Koran und Sunna nicht befolgen will, wenn sie sich Allah subhanahu wa ta'ala und den Propheten widersetzt, ja? Wenn sie Kufr begeht und so weiter und so weiter, dann ist wajib, dass er ihr Talak gibt. Und es ist mustahab, es ist erwünschenswert, dass der Mann der Frau Talak gibt, wenn sie unverschämt ist, wenn sie nicht gehorcht, kein Kufr begeht, also, aber sie begeht Sünden, ja, hat ein sehr hässliches Benehmen und man hat die Hoffnung verloren, dass sie sich bessern wird. Sagst du was, Masalama, ich habe nicht so viele Nerven. Es sind nicht viele geblieben, die du noch kaputt machen kannst. Ayo, barakallahu fikum. Also über Talak, das ist eine Reihe von Vorträgen, die wir gemacht haben. Ja. Dann kommen wir weiter. Die Frau bleibt alleine, ohne den Mehr, den sie sich vorher ausgemacht haben. Das kann nicht sein. Der Mehr gehört der Frau. Das, was der Mann ihr versprochen hat, muss er ihr geben. Sofort. Das ist nicht sein Geld. Entweder er gibt ihr das Recht in dieser Welt, oder sie wird es in Yom al-Qiyamah von dem nehmen, was er, er wird jammern und darum trauern und sagen, hätte ich ihr das in dieser Dunya gegeben, la haula wa la quwwata illa billah. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Der Mehr gehört der Frau und der Mann muss ihr den Mehr sofort geben, den sie sich vorher ausgemacht haben. Das gehört ihr. Zweitens, die Zeit der Idde, das was wir vorhin erwähnt haben, die Zeit der Warteperiode, nach der, wenn er den Talak ausspricht, ja, wenn er sagt, du bist geschieden, du bist nicht mehr meine Frau, dann gibt es diese Periode, 3 Säuberungen danach, wo sie noch seine Frau bleibt, aber wenn er mit ihr keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat und die Periode ist zu Ende, diese 3 Monatsperioden, ja, ist sie nicht mehr seine Frau. Und er, aber wenn er sie zurückholt in dieser Periode, dann ist sie wieder seine Frau, wie gesagt. Und das kann er, wie ihr wisst, 2-mal machen. Wenn er es ein 3. Mal macht, ist sie nicht mehr seine Frau und kann nie wieder seine Frau werden. Außer, sie heiratet einen anderen Mann, mit dem sie Geschlechtsverkehr hat. Er gibt ihr Talak und dann kannst du sie wieder heiraten. Deswegen pass auf mit Talak. Du könntest es später bereuen, wa yazim billah. Aywa. Er hat sie alleine gelassen in der Wohnung, dass sie alleine zahlen muss. Solange sie in der Idde ist, muss er ihre Wohnung bezahlen. Und er muss sie versorgen mit Essen und mit Kleidung. Solange sie in der Idde ist, haben wir gesagt, ist sie noch immer seine Frau. Ja, sie hört auf, seine Frau zu sein, wenn die Idde vorbei ist. Und das sind diese 3 Monatsperioden. Abdullah ibn Umar hat seiner Frau Talak gegeben in der Periode. Der Professor hat ihm befohlen, hat gesagt, bring sie wieder zurück nach Hause. Bring sie wieder zurück und warte, bis sie ihre Periode gehabt hat. Und dann gib ihr Talak. Ja? Und dann warte 3 weitere Monats, also diese Säuberungen. Und erst dann, wenn die Ehe vorbei ist, halas, ist es mit eurer Ehe zu Ende. Aber solange das dauert, diese 3 Monatsperiode, ist sie deine Frau, du musst dich für sie sorgen. Ja? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Deswegen, er muss dir die Wohnung zahlen. Das, was er bis jetzt nicht bezahlt hat, muss er ihr geben. Das Geld gehört ihr. Und das, was sie gezahlt hat, während sie in der Ehe waren, muss er ihr auch bezahlen, wenn sie darauf besteht. Aywa. Ich hoffe, inshallah, ich habe alles hier richtig übersetzt. Das ist auf Deutsch, Alhamdulillah. Die zweite Frage, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Was meinen Mann betrifft, bin ich zufrieden, außer einer Sache, das ist das Lesen im Koran. Ich will ihm helfen, ihn zu unterstützen. Wie kann ich das machen? Denn er sagt immer, inshallah, aber die Zeit läuft vorbei, läuft ab halt, und er macht nicht so viel. Also er macht also an dieser Sache nicht viel. Allahu mustan. Das ist eine schöne Frage. Das ist eine schöne Frage. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber die Antwort auf diese Frage wird lange dauern, dass wir jetzt darüber reden, was die Belohnung von Koranlesen ist. Es gibt keinen Zweifel. Wir sagen ja, wir sind Ahli Sunna. Wir sind die Leute des Korans und der Sunna des Propheten. Wenn wir nicht den Koran lesen, was ist denn aus unserer Religion geblieben? Ja? Wir, ehrlich gesagt, wir sind alle schwach bei dieser Angelegenheit. Ja? Wir sind alle schwach bei dieser Angelegenheit. Lesen Seite täglich, ja? 2 Seiten täglich, manchmal lesen wir überhaupt nicht. Freitag lesen wir Suratul Kahf, selten. Ja? Und so weiter. Von auswendig lernen will ich gar nicht reden. Ja? Und das ist ein großes Problem. Koran ist Baraka. Der Professor sagt, dieses Haus, macht nicht eure Häuser zu Grabstätten. Was wollte der Professor damit sagen? In der Grabstätte, wenn du im Grab bist, wirst du da den Koran lesen können? Nein. Mach nicht aus deinem Haus Grabstätte, in dem du nicht Koran liest. Lies in deinem Haus Koran. Das Haus, in dem Suratul Baqarah gelesen wird, der Shaitan nähert sich diesem Haus nicht, er läuft weg von diesem Haus. Sei einer von denen. Du kannst nicht die arabischen Buchstaben bemühe dich, sie zu lernen. Wenn du sie schwer lernst, ist deine Belohnung doppelt so groß wie von denen, der es leicht lernt. Ja? Weil du bemühst dich mehr als er. Ihm hat Allah Intelligenz gegeben. Und ich wollte Allah dich ein bisschen... Was heißt Intelligenz? Auswendig lernen bedeutet nicht zwangsläufig, dass jemand intelligent ist. Ja? Versteht ihr mich? Er hat nur eine starke, wie sagt man das? Gabe. Er? Gabe. Gabe oder wie? Wille. Kapazität. Wille. Eine starke Wille. Nicht Wille. Memo, Speicher. Starke Speicher. Zakira, eine starke Zakira hat er. Ja? Er kann sich Sachen schnell und gut merken, er vergisst sie nicht. Ja? Eine Gabe von Allah. Du hast das nicht. Aber du bemühst dich, bist ein Kämpfer, ein Mujahid, Koran lernen zu, also Koran zu lernen und bemühst dich. Deine Belohnung ist größer. Ja? Auf jeden Fall, diese Sache ist. Das ist eine schöne Frage und inshallah ta'ala aus der Frage kann man inshallah ta'ala verstehen, dass es sich hier inshallah ta'ala um eine Familie inshallah ta'ala handelt, bei der es inshallah ta'ala Bereke gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Bereke vergrößern. Wie ermutige ich meinen Mann, mir mehr zu helfen, denn ich erledige den Haushalt und all den Papierkram, gehe alleine einkaufen und er geht nur arbeiten oder ist zu Hause arbeitslos, liegt faul und FB und chattet. FB, weiß ich nicht. Facebook. Facebook. Ist nicht gut. Katastrophe. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam. Die Frauen des Propheten wurden gefragt, wie war der Mann, wie war der Prophet im Haus? Was sagten sie? Der Prophet a.s. stand uns zur Verfügung. Wenn er bei Ezan war, ist er beten gegangen. Ja? Er stand uns zur Verfügung, er war da, wie ein Diener. Er begleitet sogar die Hausdienerin. Ja? Sie sagt zu ihm, ja, Rasulullah, gehst du mit mir, ich muss etwas. Er begleitet sie, damit sie nicht alleine geht. Seine Dienerin, was ist eine Dienerin? Wenn du blöd bist, ich verkauf dich. Ja? Am Sklavenmarkt. Der Prophet ist nämlich nicht Allahu Akbar. Alayhi salatu wassalam. Ja? Er begleitet sie, er ruft sogar seine Sahaba, damit sie sich sicherer und wohler fühlt. Bei dem Propheten, alayhi salatu wassalam. Er stand zur Verfügung. Ja? Seine Frau, radiallahu anha, sagte, der Prophet hat sich die Kleidung selbst also gestopft, also wenn es Löcher waren, und hat Sachen zu Hause repariert und stand uns zur Verfügung. Ja? Wenn er bei Ezan war, dann ging er raus. Ja? Wie waren die Sahaba, Ridwanullahi alayhi? Ja? Einer der Sahaba sagt, die Freunde, die Gefährten des Propheten waren, sie haben miteinander gespielt und haben gelacht und haben Spaß gehabt. Aber wenn es ernst war, dann waren die wahren Männer. Ja? Aber viele, sie sind echte Männer zu Hause. Aber in Wirklichkeit sind das richtige Pfeifen. Wallah, richtige Flamme. Er ist zu Hause ein tapferer, mutiger, Mashallah. Aber draußen ist ein Hase, ein Mann ohne Ehre, keiner respektiert ihn. Er ist nichts. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das soll nicht sein. Und das mit Facebook, Facebook finde ich überhaupt nicht gut. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ich weiß nicht viel über diesen Facebook. Ja? Ich kenne mich damit nicht aus. Aber das, was ich von vielen Daya gelesen habe und gehört habe, auch von den Arabischen, sie waren sehr von diesem Facebook. Aywa. Sie waren sehr von diesem Facebook. Ja? Auf jeden Fall das Haushalt, das, was der Frauenarbeit ist, damit musst du dich abfinden. Und das ist nur gerecht. Ja? Weil der Mann arbeitet draußen und du arbeitest im Haus. Papierkram. Wenn es für dich leichter ist, den Papierkram im Haus zu erledigen, ja, dann mach es im Haus. Wenn dieser Papierkram erfordert, dass man es draußen verrichtet, dann soll der Mann das machen. Und das Einkaufen gehört auch dazu. Ja? Der Mann, die Frau soll nicht rausgehen ohne irgendeinen Grund. Ohne. Ja? Wenn sie aber unbedingt darauf besteht, dich zu begleiten, einmal, ja, halas, ja, aber dass sie die ganzen das Ganze schleppt und so und so und so. Und der Mann ist, liegt auf dem Bett und faul herum, arbeitslos und chattet. Das darf nicht sein. Ja? Inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Bruder und diese Schwester recht leiten und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Baraka geben. Barakallahu fikum.